Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Online-Reisetagebuch Frank Goes Berlin. Ja, Frank went to Berlin. Ich bin nämlich schon wieder zu Hause jetzt und ja, das war eine ganz hervorragende, unkomplizierte Rückreise. Wir haben beschlossen, etwas früher loszufahren. Geplant war gewesen, um 9 Uhr den Bus zu laden und dann zu fahren. Und draus gemacht haben wir um 7.45 Uhr den Bus laden und dann losfahren. Das war, glaube ich, eine recht gute Entscheidung, denn wir sind nur mit einem kleinen Mini-Stau aus Berlin raus und dann hatten wir im Verlauf der Fahrt gar keinen Stau mehr. Hier und da mal ein bisschen zäh fließenden Verkehr, das ist halt normale, denke ich mal, so vor Baustellen und so, da ist das einfach so. Aber im Stau so richtig haben wir nicht gestanden. Ja, mit zwei Pausen waren wir dann um 15.15 Uhr wieder in Gummersbach. Ja, eine Pause war ganz interessant. Da waren wir an der Raststätte Gütersloh und haben uns so gefragt, warum funktioniert denn hier nichts so wirklich? Warum ist das hier so merkwürdig, bis wir dann rausgefunden haben, dass die mit nur einer ganz kleinen Mini-Besetzung diese Raststätte da wuppen mussten. Das hatte zur Folge, dass alle Kassen geschlossen waren, bis auf die, wo es die Kaffeespezialitäten gab. Und ja, die Frau musste dann Kaffeespezialitäten machen und kassieren, egal ob du jetzt die Essen geholt hattest oder Zigarettenmitnahme, Getränke, sonstige Mitnahmesachen, Zeitschriften. Das ging alles nur an der einen Kasse. Und dann tummelten sich da natürlich die Menschen und sie musste dann so zwischen Latte Macchiato und Espresso dann auch noch kassieren. Also ganz, ganz merkwürdig. Wir haben mal durchgezählt. Ich glaube, wir haben nur 4 Mitarbeiter da, Mitarbeiterinnen da identifizieren können, die dann Küche und Aufräumen und Tabletts und was nicht alles gemacht haben. Und das war schon, ich glaube, das war hart für die. Das war wirklich ein blöder Tag für die. Und wir fanden es einfach unmöglich, dass der Betreiber dieser Raststätte das da so gewähren lässt. Also, dass der das eventuell sogar so plant, dass das so laufen soll. Ja, das wissen wir nicht, das ist Spekulation, aber hat uns jedenfalls zu denken gegeben. Erinnert einen natürlich auch schon mal an die eigene Situation in der Pflege. Ich muss mal eben räuspern. Jo. Ja, man hört es, ich glaube, ich habe Montag gesagt, ich lasse meine Erkältung in Berlin. Die ist auch wieder mit nach Hause gekommen. Ja, ist also, dann kann ich jetzt hier noch weiter daran arbeiten. Ja, genau, 15.15 Uhr waren wir in Gummersbach. Meine Frau und meine Tochter haben mich da abgeholt und wir sind mal erst nach Hause gefahren auf einen schnellen Kaffee. Ja, und dann kam ganz schnell der Alltag. So schnell wie der Kaffee kam auch schnell der Alltag wieder. Ne, Wochenendeinkauf oder Wocheneinkauf, genau, man kauft ja hier im Oberbergischen nach Möglichkeit für viele Tage im Voraus ein, weil nichts auf der Nähe ist so wirklich. Jo, den haben wir erledigt. Danach ruckzuck Abendessen machen und danach, puh, sitze ich jetzt hier und bin platt. Genau. Ich guck mal, heute Abend wird wahrscheinlich nicht mehr viel gehen. Vielleicht noch ein bisschen irgendwie Fernseh gucken und nichts Anspruchsvolles auf jeden Fall, das steht fest. Ja, und ja, dann erstmal schlafen. Ja, viel zu erzählen hätte ich jetzt eigentlich nicht. Bin total zufrieden mit dieser Woche. Das war grandios, rundherum toll. Schade, dass ich meine Schwester nicht mehr treffen konnte. Das hat aber auch ein Stück weit an meiner Kondition gelegen. Also nicht an meiner Schwester, sondern eigentlich eher an mir und meiner Condition. Und ja, so blicke ich da doch sehr glücklich drauf zurück. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuhören dieser kleinen Miniserie, fürs Runterladen oder was auch immer, verlinken. Dem Klaus lieben Dank für das Backoffice und für einen schönen Audiokommentar. Ja, fahren wir mal nach Berlin, ne? Und was wollte ich noch sagen? Ach so, ja. Wenn ihr wollt, hört ihr uns, also den Klaus und mich, dann am Sonntag, genau jetzt, immer am ersten Sonntag im Monat, ja, live auf der PodWG im Teamspeak oder dann in der nächsten Woche live auf dem Podcatcher eurer Wahl, auf dem Gerät eurer Wahl, am Ort eurer Wahl. Genau. Würden wir uns freuen, wenn ihr den Backhauscast hört und ja, wir begrüßen dann die liebe Steffi, die ja lang genug auf das Waffeleisen sich beworben hat. Genau, da freue ich mich auch schon drauf. So viel aber mal jetzt erst von mir, von mir, genau. Noch ein kleiner Versprecher zu Schluss und in diesem Sinne, macht es gut und bis denne.